Den Vorschlag der Regierung, Parteien und Organisationen der DVJK zur Organisierung eines großen gesamtnationalen Vereinigungstreffens aus Anlass des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas begrüßen die Organisationen und Prominenten in Südkorea und Ausland herzlich. Die südkoreanischen Organisationen verschiedener Kreise, darunter die Direktionen unter dem Südlichen Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, der Volksverein und der Jugendverband für 15. Juni und 4. Oktober, der Verein für Demokratie, Volksleben, friedliche Wiedervereinigung und Souveränität sowie der Generalverband der China-Koreaner, der USA-Ausschuss und der Europäische Ausschuss des Auslandskomitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und weitere Organisationen der Auslandskoreaner und einzelne von ihnen bekundeten durch Erklärungen, Stellungnahmen, Appelle und Interviews ihre Unterstützung des DVJK-Vorschlages zur Eröffnung des gesamtnationalen Vereinigungstreffens.